dieser Folge erfährst du, was ein Boxkampf über 12 Runden mit Rabatten gemein hat. Dank dieser Erkenntnis wirst du weniger Rabatte geben müssen und kannst somit mehr Gewinn einfahren. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Rabatte sind in unserer Branche normal. Wenn wir keinen Rabatt geben, bekommen wir keine Aufträge. Kommt dir diese Aussage bekannt vor? Aber wenn etwas normal ist, heißt es noch lange nicht, dass es optimal ist. Denn die wenigsten Verkäufer wissen, dass sie sage und schreibe 20% Gewinneinbußen haben, wenn sie beispielsweise 2% Rabatt gewähren. Und wenn zu schnell Rabatte gewährt werden, verleitet man den Käufer am anderen Ende fast dazu, die Salamitaktik anzuwenden. Nochmals etwas Rabatt anlegen, dann noch das Konto, sowie irgendetwas gratis obenauf. Warum das so ist und wie Wege von normal zu optimal aussehen, werden wir uns nun zu Gemüte führen. Es gibt tatsächlich Branchen, in denen Rabatte zum Standard gehören. Wenn du da nicht mitziehst, bist du draußen. Die Automobilbranche gehört zu einer solch gebeutelten Branche. Doch auch da gibt es Wege, es optimal zu machen. Doch zunächst wollen wir uns das grundsätzliche Problem von zu schnell eingeräumten Rabatten anschauen. Stell dir dazu folgende Szene vor. Du steigst in den Ring, um einen wichtigen und prestigeträchtigen Boxkampf zu gewinnen. Der Gong ertönt, du ziehst mit rechts auf und triffst den Gegner voll auf die Nase. Dieser kippt um wie eine gefällte Tanne. Wie fühlst du dich nun? Nun, sicher gut, denn du hast gewonnen. Aber angenommen, der Boxkampf geht aber über ganze 12 Runden. Es steht unentschieden. Du und dein Gegner sind am Ende. Beide torkeln nur noch herum. Dann aber, wenige Sekunden vor dem letzten Gongschlag, triffst du den Gegner frontal, so dass dieser umkippt und K.O. geht. Und, wie fühlst du dich nun? Sicherlich viel besser als in der erstgenannten Szene, stimmt's? Genauso geht es Einkäufern. Sie wollen kämpfen, sprich gebraucht werden. Sie müssen am Ende des Jahres den eigenen Job ihrem Chef gegenüber rechtfertigen. Wenn du nun voreilig aufgibst, sprich zu schnell Rabatte verteilst, fühlt sich dein Gegenüber, Einkäufer und so weiter, noch nicht wirklich zufrieden. Darum zieht dieser automatisch die Salamitaktik aus der Trickkiste. Also hier noch eine Reduktion, da auch noch, und wenn du schon nicht mehr kannst, musst du auch noch etwas gratis dazugeben. Wenn du in einer Branche wie der Automobilbranche zu Hause bist, in der Rabatt Usus sind, dann gibt es nur folgende Möglichkeiten, optimal damit umzugehen. Dies wollen wir nun näher beleuchten, denn für alle anderen, einfacheren Branchen gilt dasselbe in gemilderter Form. Nämlich möglichst lange keine Rabattversprechungen abzugeben. Und im Angebot vermerken, dass ein Sonderrabatt bereits einkalkuliert wurde. Und dann heißt es kämpfen. Denn wie du bereits weißt, soll es sich für den Einkäufer lohnen. Spiele also über 12 Runden. Erkläre auch, dass du fair gerechnet hast und darum ein solch hoher Rabatt wie der geforderte gar nicht geht. Auch ist es wichtig, seine genauen Bedürfnisse zu verstehen. Frag danach und lass sie dir mehrmals bestätigen. Zeige ihm den Wert eurer Partnerschaft auf, stell den Nutzen dar und packe das Ganze möglichst in eine Geschichte. Also nicht einfach nur Zahlen, Daten und Fakten liefern, sondern erzähle die Geschichte deines Unternehmens. Wie es entstanden ist, was es einzigartig macht und ganz wichtig, erzähle, was deine Kunden über dein Unternehmen sagen. Da auch Einkäufer Menschen sind mit Emotionen, kannst du damit deine eigene Position stärken. Und wenn es um den Preis geht, sagst du sofort auf rationale Weise, wo dein Unternehmen eine Spitzenposition einnimmt. Wie wir wissen, entscheiden Menschen zu über 90% emotional, rechtfertigen den Kauf aber rational. Diese rationale Rechtfertigung kannst du ihm abnehmen, indem du zum Beispiel sagst, wenn Sie mit uns ins Geschäft kommen, haben Sie richtig entschieden. Denn wir bieten in der Schweiz die größte Auswahl an Klein- und Midibussen an. Und dann bitte die Klappe halten. Wer jetzt zuerst spricht, hat verloren. Wenn er noch nicht nachgibt, aber mittlerweile sagt, dass er eigentlich dir den Auftrag geben möchte, hast du nun noch folgende Möglichkeit. Du sagst, dass du mit dem Preis nicht mehr runter kannst, aber unbedingt mit ihm ins Geschäft kommen willst. Du wiederholst dann nochmals seine Bedürfnisse und fragst ab, ob du den Auftrag erhältst, wenn du seinen Bedarf so abdecken kannst und der Preis stimmt. Nun beginne einzufordern. Denn wenn du mit dem Preis runtergehst, geht das nur, wenn du was dafür bekommst. Ansonsten hättest du vorher nicht fair gerechnet. Beispiele: Zwei Aufträge zusammen erhalten, ihn ein neues Produkt testen lassen, einen PR-Artikel zusammen veröffentlichen, Zahlungszielverkürzungen und so weiter. Oder folgendes Beispiel, das dir neue Kunden bringen soll. Du sagst nun, dass du Euro XY, etwas weniger als er den Preisnachlass gefordert hat, vom Marketingbudget abschneiden kannst. Das heißt, dass du ihn als aktive Referenz einsetzen darfst und dass er in seinem Netzwerk 3 aktive Empfehlungen für dich abgibt. Denn wenn er von deiner Leistung überzeugt ist, wird er das gerne tun. Mit sehr wenig Aufwand. Nun sollte der Kampf vorbei sein und dein Gegner zufrieden. Wenn dir dieser neue Kunde wichtig ist, weil du dank der Referenz weitere Kunden angehen kannst und auf diese Weise eine gute PR bekommst, so gibt es nun noch einen sehr kleinen Rabatt. Denn du befindest dich nun in Runde 12 des Boxkampfes, oft braucht es nicht mehr viel. Falls aber alle Stricke reißen, sagst du Nein. Sag ihm ehrlich, dass es so nicht geht, dass deine Unternehmenswerte das nicht zulassen und dass du ein nachhaltiger Unternehmer bist, den es auch noch in 10 Jahren geben soll, was ja auch zu seinem Vorteil ist. In vielen Fällen klappt das Geschäft dennoch. Dein Gegenüber kann sich sogar entschuldigen und ihr seid im Geschäft. Falls nicht, auch gut. Setze deine Zeit für andere Kunden ein. Denn du weißt ja, schon 2% Nachlass reduziert deinen Gewinn um 20%. Und als nachhaltiger und optimaler Unternehmer solltest du einen gesunden Gewinn erzielen, zum Wohle der ganzen Gesellschaft. Abschließend noch ein ganz wichtiger Tipp. Preisverhandlungen solltest du nur mit Entscheidern führen. Wenn dein Gegenüber nicht über die Auftragsvergabe entscheiden kann, passiert nämlich Folgendes. Er nimmt dein Angebot und hausiert damit bei deinen Mitbewerbern. Darum unbedingt nachfragen, ob er dir theoretisch jetzt und gleich den Auftrag geben darf. Wenn ja, verhandle wie beschrieben. Wenn nein, frag, wann er entscheiden kann oder von wem die Entscheidung noch abhängt. Ich wünsche dir viel Erfolg über 12 Runden. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu entwickeln? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal aktivieren? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.